»Es sind meine Träger«, sagte Xayide in bittendem Ton zu Bastian. »Ich habe sie gestern Abend vorausgeschickt. Es ist die angenehmste Art zu reisen, wenn du es mir erlaubst, Herr.« »Das gefällt mir nicht«, fiel er jetzt Atreo ins Wort. »Warum nicht?« fragte Bastian. »Was hast du dagegen?« »Sie kann reisen, wie sie will«, antwortete Atreo scharf, »aber dass sie die Sänfte bereits gestern Abend losschickte, bedeutet, dass sie von vornherein wusste, dass sie hierher kommen würde. Das alles war ihr Plan, Bastian. Dein Sieg ist in Wahrheit eine Niederlage. Sie hat dich absichtlich siegen lassen, um dich auf ihre Art für sich zu gewinnen.« »Hör auf«, schrie Bastian zornrot, »ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Deine ewigen Belehrungen machen mich noch krank. Jetzt willst du mir auch noch meinen Sieg abstreiten und meinen Großmut lächerlich machen.« Atreo wollte etwas erwidern, aber Bastian schrie ihn an, »halt den Mund und lass mich in Ruhe. Wenn es euch beiden nicht passt, was ich tue und wie ich bin, dann geht doch eurer Wege. Ich halte euch nicht. Geht, wohin ihr wollt. Ich bin euch leid.« Bastian verschränkte die Arme über der Brust und drehte Atreo den Rücken zu. Die Menge, die umherstand, hielt den Atem an. Atreo stand eine Weile hoch aufgerichtet und schweigend da. Bis zu diesem Augenblick hatte Bastian ihn noch nie vor anderen zurechtgewiesen. Die Kehle war ihm so eng, dass er nur mit Mühe Luft holen konnte. Er wartete eine Weile, doch da Bastian sich ihm nicht wieder zuwandte, drehte er sich langsam um und ging fort. Fuchur folgte ihm. Xayide lächelte. Es war kein gutes Lächeln. In Bastian aber war in diesem Augenblick die Erinnerung erloschen, dass er in seiner Welt ein Kind gewesen war.